Hi, people. Hey, Leute. So here's what happened. Hier ist was passierte. In 2015. 2015. I preached in a very poor city in Brazil. Predigte ich in einer sehr armen Stadt in Brasilien. I perceived. Ich nahm wahr. That there were many, many, many poor children that had no future, no hope. Dass es viele, viele arme Kinder gab ohne Zukunft und ohne Hoffnung. After I perceived this, nachdem ich dies wahrgenommen hatte, I went home and I meditated for about 4 months. Ging ich nach Hause und meditierte während etwa 4 Monaten darüber. I was constantly thinking about this, which is meditation. Ich dachte dauernd darüber nach, was Meditation bedeutet. Until my heart was so broken that I was even found it hard to function in my normal life. Bis mein Herz so zerbrochen war, dass ich es sogar schwer fand, in meinem normalen Leben zu funktionieren. Woke myself up at night weeping and sobbing. Ich wachte nachts weinend auf und schluchzte. Cried all day long. Weinte den ganzen Tag. So here's what happened. Folgendes passierte. I perceived. Ich nahm wahr. I came to an understanding. Ich kam zu einem Verständnis. But now I needed the experience. Aber jetzt brauchte ich Erfahrungen. So do you know what I did? Weißt du, was ich tat? Took everything I had. Ich nahm alles, was ich hatte. And started to build. Und begann zu bauen. What I had wasn't enough to build anything, but I started to build. Was ich hatte, war nicht genug, um irgendetwas zu bauen, aber ich fing an zu bauen. We lived in a simple apartment. Wir wohnten in einer einfachen Wohnung. Had a simple small Volkswagen Golf 1-liter engine. Hatten einen einfachen kleinen VW Golf mit einem 1-liter Motor. You had to turn the AC off if you were driving up a hill with 4 people, otherwise the car couldn't make it. Man musste die Klimaanlage ausschalten, wenn man einen Hügel mit 4 Leuten hochfahren wollte, sonst hätte es das Auto nicht geschafft. Daniel erinnert sich. So listen. Hör zu. Humanity joined divinity and began to act. Menschlichkeit vereinigte sich mit Göttlichkeit und fing an zu handeln. 5 years later. 5 Jahre später. We are having a huge association called Brazilian Kids Care. Wir haben einen riesigen Verein, Brazilian Kids Care. I don't know, but we probably must have 50 people now working for us. Ich weiß nicht, jedoch müssen es ungefähr 50 Menschen sein, die für uns arbeiten. All the caretakers and all the staff and everything. Alle Betreuer, alle Mitarbeiter, einfach alle. We must be close to that. Es muss nahe daran sein. Look. Schau. 1 Samuel chapter 10 verse 6 says something very interesting. 1 Samuel 10 Vers 6 sagt etwas sehr Interessantes. Then the Spirit of the Lord will come upon you and you will prophesy with them and be turned into another man. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. What's this all about? Worum geht es hier? The powerful prophet Samuel comes and he gives Saul a perception. Der kraftvolle Prophet Samuel kommt und er gibt Saul eine Erkenntnis. He says to Saul, the Spirit of the Lord will come upon you, you're going to be completely transformed man. Er sagt zu Saul, der Geist des Herrn wird über dich kommen, du wirst ein komplett veränderter Mann sein. Through this knowledge, he came to perception. Durch dieses Wissen kam er zur Wahrnehmung. Look at verse 9. Schau Vers 9 an. So it was that when he had turned his back to go from Samuel, that God gave him another heart and all those signs came to pass that day. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Saul wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Did Saul have a completely transformed heart, yes or no? Hatte Saul ein komplett verändertes Herz, ja oder nein? Yes, he did. Ja, das hatte er. Did he then walk in the experience to be the king after the heart of God, yes or no? Lebte er dann in der Erfahrung, um als König nach dem Herzen Gottes zu sein, ja oder nein? No. Nein. He messed up. Er vermasselte es. See, you can have all the perception you want, you can have all the understanding through meditation you want. Du kannst alle Wahrnehmung haben, die du willst, du kannst alles Verständnis durch Meditation haben, was du willst. Unless you work together with God and understand this perfect balance between humanity and divinity, it's not gonna happen. Solange du nicht mit Gott zusammenarbeitest und dieses perfekte Gleichgewicht von Menschlichkeit und Göttlichkeit verstehst, wird es nicht geschehen. Saul had to act and work together with God, but he didn't. Saul musste handeln und mit Gott zusammenarbeiten. Er tat es jedoch nicht. So always remember. Also erinnere dich immer daran. Experience is far from being reached for those who don't understand that humanity and divinity must become married. Erfahrung ist für die schwer zu erreichen, die nicht verstehen, dass Menschlichkeit und Göttlichkeit heiraten müssen. So this is one of the simple secrets I've learned. Das ist eines der einfachen Geheimnisse, die ich gelernt habe. Perceive. Nimm wahr. Then meditate. Meditiere. Then understand by meditation. Verstehe durch Meditation. Reject the lie of dualism. Lehne die Lüge des Dualismus ab. Understand Understand your position in Christ. Kenne deine Position in Christus. Walk in perfect unity and harmony with divinity. Lebe in perfekter Einheit und Harmonie mit Göttlichkeit. And you're going to have experience. Und du wirst Erlebnisse haben. Every day you will have experiences of the supernatural. Jeden Tag wirst du im Übernatürlichen Erfahrungen haben. It's the heart of God for us to have experience, people. Leute, es ist das Herz Gottes für uns, dass wir Erlebnisse haben. It's good that there are no shortcuts. Es ist gut, dass es keine Abkürzungen gibt. Because otherwise there would be a bunch of lazy Christians. Sonst wäre da ein fauler Haufen an Christen. Who would be a poor reflection of Christ. Die ein erbärmliches Abbild von Christus ergeben würden. Good job, wow. Daniel. See you guys tomorrow. Leute, sehe euch morgen.